Nun wurde es plötzlich still. Das Weinen verebbte ganz. »Woher kommt ihr so plötzlich?« fragte Bastian ins Dunkel. »Wir wohnen in den lichtlosen Tiefen der Erde«, raunte es zurück wie ein vielstimmiger Chor. »Um unseren Anblick der Sonne zu verbergen, dort weinen wir immerfort über unser Dasein und waschen mit unseren Tränen das unzerstörbare Silber aus dem Urgestein, aus dem wir dann jenes Filigran weben, das du gesehen hast. Nur in den finstersten Nächten wagen wir uns an die Oberfläche hinauf, und diese Höhlen sind unser Ausgang. Hier oben fügen wir dann zusammen, was wir unten vorbereitet haben. Und gerade diese Nacht war dunkel genug, um uns unseren eigenen Anblick zu ersparen. Ach, darum sind wir hier. Durch unsere Arbeit versuchen wir, unsere Hässlichkeit an der Welt wieder gut zu machen. Und wir finden ein wenig Trost darin. Aber ihr könnt doch nichts dafür, dass ihr so seid. Ach, es gibt mancherlei Schuld, die der Tat, die des Gedankens, die unsere ist die unseres Daseins. Wie kann ich euch helfen? Fragte Bastian, der fast vor Mitleid weinte. Ach, großer Wohltäter, der du Aurin trägst und die Macht hast, uns zu erlösen. Wir bitten dich nur um eins. Gib uns eine andere Gestalt. Das will ich tun. Seid nur ganz getrost, ihr armen Würmer. Ich wünsche mir, dass ihr jetzt einschlaft, und wenn ihr morgen früh aufwacht, dann kriecht ihr aus eurer Hülle heraus und seid Schmetterlinge geworden. Ihr sollt bunt und lustig sein und nur noch Lachen und Spaß haben. Von morgen an heißt ihr nicht mehr Acherei, die immer Weinenden, sondern Schlamuffen, die immer Lachenden. Bastian lauschte in die Dunkelheit, aber es war nichts mehr zu hören. »Sie sind schon in Schlaf gefallen«, flüsterte Atrio. Die beiden Freunde kehrten in die Höhle zurück. Hyspalt, Hydorn und Hygrion schnarchten noch immer leise und hatten von dem ganzen Ereignis nichts bemerkt. Bastian legte sich nieder. Er fühlte sich äußerst zufrieden mit sich. Bald würde ganz Phantasien von dieser guten Tat erfahren, die er soeben vollbracht hatte. Und sie war ja wirklich selbstlos gewesen, denn niemand konnte behaupten, dass er irgendetwas dabei für sich gewünscht hatte. Der Ruhm seiner Güte würde in hellem Glanz erstrahlen. »Was sagst du dazu, Atrio?« flüsterte er. Atrio schwieg eine Weile, ehe er antwortete. »Was mag es dich gekostet haben?« Erst ein wenig später, als Atrio schon schlief, begriff Bastian, dass der Freund damit auf das Vergessen angespielt hatte und nicht etwa auf Bastians Selbstverleugnung. Aber er dachte nicht weiter darüber nach und schlief im Gefühl der Freude ein. Am nächsten Morgen erwachte er von lärmenden Verwunderungsrufen der drei Ritter. »Seht euch das an, meiner treu! Da kichert sogar meine alte Mähre!«